Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, Sie hören jetzt das Funkspiel Leben in dieser Zeit, eine lyrische Suite in drei Sätzen, geschrieben von Erich Kästner und komponiert von Edmund Nick. Die Personen unseres Spiels sind Schmidt, ein Mensch unserer Zeit, ein Sprecher, eine Chansonette sowie Stimmen aus dem Volke. Wir beginnen mit der Übertragung. Hallo? Hallo. Na. Ich bin nicht allein. Ich bringe einen mit. Einen Durchschnittsmenschen. Sein Name? Schmidt. Ruhe! So seid doch mal eine Weile still. Es scheint, dass er euch was sagen will. Was uns schon mitten im Lärm dieser Stadt ein Mensch namens Schmidt zu sagen hat. Hier ist keine Zeit für solches Getue. Ruhe, Ruhe.